haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der schöne Fuß. In meinem Büro türmten sich Kisten voller Bücher, die mir ein Nachbar vermacht hatte, ehe er in die Südsee ausgewandert war. Neben einigen Kochbüchern und Bastelanleitungen für seltsame Hüte fand ich darin auch ein paar Kriminalromane, in denen einsame Helden durch regennasse Straßen gingen und ihr Leben für die Unschuld einer langbeinigen Schönheit hergaben. Ich hatte keine Lust, mein Leben hinzugeben und begnügte mich weiterhin damit, ein paar Stunden zu opfern für hübsche Klientinnen und weniger hübsche Morde. Es geht um meinen Vater. Die Polizei verdächtigt ihn, jemanden ermordet zu haben. Klingt übel. Sitzt er schon hinter Gitter oder versteckt sich Ihr Vater unter Ihrem Sofa? Weder noch. Er ist zu Hause. Die Polizei hat keinerlei Beweise für seine Schuld. Wenn dieser Fuß nicht wäre, könnte man ihm nichts anhängen. Was denn für ein Fuß? Hat er bei der Leiche einen seiner Füße vergessen? An allem ist nur diese Katze schuld. Das wird ja immer tierischer. Was hat die Katze mit dem Fuß ihres Vaters zu tun? Die Katze wollte den Fuß essen. Ich hatte immer den Verdacht, dass diese Büchsennahrung nichts taugt. Katzen würden Füße kaufen. So habe ich mir das immer vorgestellt. Ach, Sie bringen alles durcheinander. Also gut, schön der Reihe nach. Was war zuerst, der Fuß oder die Katze? Zuerst war mein Vater. Er hat einen Abfallsack nach draußen gestellt. Die Katze hat in dieser Nacht diesen Sack aufgekratzt und so hat der Fuß ans Licht gekommen. Er war in dem Abfallsack. Jemand muss ihn da reingetan haben. Das ist anzunehmen. Andererseits könnte der Fuß auch selber in den Abfallsack spaziert sein. Der Fuß gehört zu einer Leiche. Und die Polizei vermutet, dass mein Vater der Mörder ist. Und was sagt Ihr Vater dazu? Was soll er schon dazu sagen? Er bestreitet das natürlich. Mein Vater bringt niemanden um. Was? Außer der Tatsache, dass der Fuß im Abfallsack Ihres Vaters lag, was spricht sonst noch gegen ihn? Mein Vater sammelt Füße. Tatsächlich? Da müssen Sie eine interessante Kindheit verbracht haben. Inmitten von Füßen. Er sammelt keine richtigen Füße, sondern nur Fotos von Füßen. Das hat er schon immer gemacht. Aber deswegen bringt er doch niemanden um. Vielleicht hat er auch niemanden umgebracht, sondern nur jemandem den Fuß abgehackt. Das ist doch Blödsinn. Gut, vielleicht hat er den Fuß irgendwo ausgegraben. Irgendwo? Auf einem Friedhof, wo denn sonst? Haben Sie noch nie etwas gemacht, was Sie nachher bereut haben? Ich nehme manchmal Fälle an, die ich besser in eine Klinik überwiesen hätte. Ich bin gesund. Geistig, körperlich und überhaupt. Mein Vater übrigens auch. Er ist nur etwas eigen, mir nicht. Ich möchte, dass Sie nach dem rechtmäßigen Besitzer des Fußes suchen. Und wenn dieser Besitzer tot ist, möchte ich, dass Sie nach dem Mörder suchen und meinen Vater entlasten. Ich atmete tief durch und ließ mir von der jungen Frau ein paar junge Banknoten geben. Sie waren ungefaltet und sahen mindestens genauso hübsch aus wie meine neue Klientin. Wenig später stand ich einem Mann gegenüber, der mehr Schuppen als Gehirnzellen oberhalb seines Halses hatte. Dieser Herr Tauber ist ein Fetischist. Diese Leute gehen immer weiter. Zuerst ist es nur ein Schuh, dann der Fuß und am Ende bringen sie den Rest auch noch um. Sie sind besessen vom Gedanken, alle Füße dieser Welt zu besitzen. Niemand ist vor ihnen sicher. Solche Männer laufen eines Tages Amok. Und erschießen alle Sandalen und Halbschuhe. Ich weiß. So viel ich gehört habe, fotografiert Herr Tauber gerne Füße. Andere fotografieren gerne Sonnenuntergänge. Was ist daran so schlimm? Ganz einfach, Maloney, weil niemand für einen Sonnenuntergang jemanden umbringt. Das ist eine sexuelle Perversion. Und weshalb sollte er den Fuß wegschmeißen, wenn er ihn begehrt? Das ist auf den ersten Blick paradox. Aber Verrückte haben ihre eigene Logik. Vielleicht gefiel ihm der Fuß nicht mehr. Vielleicht war es der falsche Fuß. Wer weiß, Maloney. Vielleicht ist das ein Linksfußfetischist. Wir werden auch noch den Rest der Leiche finden. Und wenn ich höchstpersönlich danach suchen muss. Mit meinen Händen, Maloney. Ja, sogar mit meinen bloßen Füßen. Besessene, Maloney, muss man mit Besessenheit verfolgen. Ich nickte artig und besuchte den Vater meiner Klientin. Er war ein kleiner Mann, der in einer kleinen Wohnung lebte, die genauso überfüllt war wie sein runder Bauch. Wo man auch hinsah, hingen in der Wohnung Fotos von Füßen. Kleine, große, dicke, dünne, platte, hässliche und hübsche. Herr Tauber lächelte verlegen, als ich kopfschüttelnd auf seine Sammlung zeigte. Sie müssen das verstehen. Ich bin seit 40 Jahren auf der Suche nach dem perfekten Fuß. Das ist meine Lebensaufgabe. Es gibt so viele Füße, die ich noch nicht gesehen habe. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich Ihnen die Schuhe ausziehe? Hände weg! An meine Füße lasse ich nur Schweiß und Socken. Also unter uns gesagt, reizen mich in erster Linie weibliche Füße. Diese Grazie, diese Anmut. Der perfekte Fuß muss weiblich sein. Sie wissen, dass die Polizei Sie für einen Mörder hält. Ha, die Polizei, die verstehen überhaupt nichts. Ich bringe doch niemanden um. Hat meine Tochter Sie beauftragt, nach mir zu sehen? Sie kümmert sich rührend um mich. Ihre Tochter befürchtet wohl zu Recht, dass Sie demnächst hinter Gittern landen, wenn Sie so weitermachen. Ach, meine Tochter steckt in einer Krise. Wussten Sie, dass sie ein Doppelleben führt? Sie ist Striptease-Tänzerin in einem Nachtlokal. Seit ein paar Monaten arbeitet sie aber tagsüber auch noch als Kindergärtnerin. Das ist doch unglaublich. So etwas Bürgerliches, so etwas Langweiliges. Sie hat es mir wochenlang verheimlicht. Mir, ihrem Vater, arbeitet heimlich als Kindergärtnerin. Das darf doch nicht wahr sein. Eine richtig nette Familie. Von mir hat sie das nicht. Ich war stolz darauf, dass sie in dem Nachtclub arbeitet. Ihre Mutter war auch so. Ich habe mich in ihren Fuß verliebt. Damals, als sie nackt auf einem Tisch tanzte, in einer Bar in München. Er erzählte mir von ein paar anderen Füßen, denen er in seinem Leben schon begegnet war. Ich hörte ihm ein wenig gelangweilt zu und ging danach unten in den Hof, dort, wo der Abfallsack mit dem Fuß gefunden wurde. Ein Mann hielt mir einen Zettel und einen Kugelschreiber unter die Nase. Hier, unterschreiben Sie. Wir müssen endlich etwas gegen ihn unternehmen. Seit Jahren weiß jeder hier in der Nachbarschaft, was bei diesem Tauber vor sich geht. Aber jetzt treibt er es zu Bunde. Er überredet arbeitslose, mittellose Menschen, ihm einen Fuß zu spenden. Eine ganz neue Form von Organhandel. Ja, genau. Kriminell ist das. Und wissen Sie was? Es gibt sogar Gerüchte, dass er die Füße nicht nur betrachtet, nein, er isst sie auch. Gekocht oder gebraten? Das ist ein Tier, der gehört in eine Klinik. Los, unterschreiben Sie. Sie können auch gleich noch den zweiten Zettel unterschreiben hier. Was denn? Hat es noch einen Kannibalen in der Nachbarschaft? Nein, aber wir sammeln auch Unterschriften, damit der Zufahrtsweg in den Innenhof endlich neu gepflastert wird. Das ist ein Skandal, diese Schlaglöcher. Er zeigte auf ein paar üble Stellen im Asphalt. Ich spazierte noch ein wenig auf dem Innenhof herum und schaute mich in den Mülltonnen der Nachbarschaft um. Eine ältere Frau grunzte mir von einem Balkon zu, ehe sie mir stinkendes Wasser auf den Kopf kippte. Frisch geduscht ging ich in eine Bar und kippte fluchend einen doppelten Whisky hinunter. Mein Schädel brummte, als ich am nächsten Morgen erwachte und grelle Sonnenstrahlen direkt auf meinen Schreibtisch schienen. Ich schaute mir im Fernsehen an, wie ein dicker Koch einer schlanken Schauspielerin erklärte, mit welchen Gerichten er es geschafft hatte, dick und berühmt zu werden. Die Schauspielerin nickte eifrig und schaute zwischendurch immer wieder verzweifelt in die Kulissen. Offenbar wartete sie darauf, dass sie jemand den Text schrieb, mit dem sie auch diese schwierige Situation ihres Lebens meistern konnte. In meinem Büro erschien eine Frau, die ihren Text gut gelernt hatte. Eine Freundin von mir ist spurlos verschwunden. Spuren hinterlassen alle. Man muss nur wissen, wonach man suchen muss. Ich weiß es. Aber die Polizei glaubt mir nicht. Sonst hätten sie diesen Tauber schon längst verhaftet. Ich habe gesehen, wer mit meiner Freundin gesprochen hat. Ich wohne im Haus gegenüber. Ja, Tauber war mir immer schon unheimlich. Ich habe gehört, dass sie nach Beweisen suchen für seine Schuld. Irren ist menschlich, manchmal sogar weiblich. Ich suche im Gegenteil Beweise für seine Unschuld. Die werden sie nicht finden. Tauber hat meine Freundin umgebracht. Es stand in der Zeitung. Tatsächlich? In den Voodoo-Nachrichten oder wo? Es stand in der Zeitung, dass die Polizei einen Fuß gefunden hat. Und Sie haben diesen Fuß identifiziert? Ich? Nein, so etwas mache ich nicht, so etwas ertrage ich nicht. Ich weiß nur, dass meine Freundin wunderbare Füße hat. gehabt hat. Und dieser Tauber, der steht doch auf Füße, oder? Ja, ich zähle bloß eins und eins zusammen. Tja, auch diese Rechnung ist für viele schon zu kompliziert. Die Polizei kümmert sich nicht um das Verschwinden meiner Freundin, weil sie illegal hier war. Unternehmen Sie etwas. Wenn es so weitergeht, ist niemand mehr sicher vor diesem Tauber. So ist es wohl. Ich empfehle Ihnen, festes Schuhwerk zu kaufen und nachts Ihre Füße gut zu bewachen. Sonst kommt er durchs Fenster mit dem Hackebeil. Das ist nicht lustig. Über Mord sollte man sich nicht lustig machen. Es wird überhaupt viel zu viel gelacht auf dieser Welt. Na, diese Komiker sind doch daran schuld, dass heute nichts mehr ernst genommen wird. Ich lächelte und wartete, bis die Frau mein Büro verließ. Wenig später stand ich einem ganz besonderen Komiker gegenüber. Er versuchte gerade wieder einen seiner unnachahmlichen Witze zu erzählen. Also, Maloney, ein Waschlappen sitzt in der Badewanne, da kommt eine Packung Zigaretten hinein und fragt, wo ist die Mutter? Da sagt der Waschlappen, ach, die ist nur mal schnell runter ein Kind kaufen. Nein, irgendwie stimmt jetzt die Pointe nicht. Dabei habe ich mir alles genau aufgeschrieben. Ach so, jetzt ist klar. Das Kind ist in der Badewanne, die Mutter kommt rein, fragt das Kind, wo ist der Waschlappen? Sagt die Mutter, ach, der ist schnell runter Zigaretten kaufen. Toller Witz, toller Witz. Hören Sie, wie es draußen ächzt und stöhnt. Das ist die ganze Nation, die sich vor Lachen krümmt. Humor ist nicht jedermanns Sache, Maloney. Hunde beispielsweise haben auch keinen Humor. Delfine hingegen lachen ständig. Das liegt am Gehirn, Maloney. Ihr Gehirn ist ein Witz. Das ist stadtbekannt. Was aber ist mit der verschwundenen Frau aus Südamerika? Ach so, war Frau Giger bei Ihnen? Diese angebliche Freundin ohne Papiere und ohne Einreisegenehmigung existiert vielleicht gar nicht. Andererseits liegt bei uns noch immer dieser Fuß herum. Gehört zu einer Frau, hat sich aber noch niemand gemeldet. Langsam aber sicher müssen wir davon ausgehen, dass nicht nur der Fuß, sondern auch der Rest dieser Frau tot ist. Fragt sich nur wo, Maloney. Meine Klientin wusste darauf auch keine Antwort. Sie saß im Kindergarten und beantwortete meine Fragen, während die Kinder sich gegenseitig beinahe massakrierten, weil eines der Kinder einen Luftballon zertreten hatte. Puh, ganz schön anstrengend, dieser Beruf. Aber ich brauche das einfach ab und zu. Dagegen ist selbst der ödeste Strip ein Zuckerschlecken. Ich hätte nie gedacht, dass seriöse Arbeit so mühsam sein kann. Möchten Sie mich einmal im Nachtclub besuchen? Ich bin echt gut, kann richtig tanzen, nicht nur mit dem Hintern wackeln. Kennen Sie Frau Giger? Und ob ich die kenne? Ihr Fuß hängt bei meinem Vater neben der Tür. Dann trägt sie eine Prothese. Nein, mein Vater sammelt nur Fotos, das sagte ich Ihnen doch schon. Ihr Fuß hat ihm immer gut gefallen. Der Rest allerdings weniger. Kennen Sie Ihre Freundin, eine Südamerikanerin? Conchita? Ja, sie war bei meinem Vater. Er hat ihre Füße fotografiert, hat ihm gut gefallen. War ganz nett, konnte aber kaum Deutsch. Sie fragte uns nach einem Zimmer. Wohnte sie nicht bei Frau Giger? Doch, aber sie fühlte sich belästigt. Von Frau Giger? Nein, von deren Freund. Ich wollte Conchita ein paar Auftritte als Tripperin vermitteln. Illegal. Aber sie meldete sich nicht mehr bei mir. Ich reimte mir die Informationen ein wenig zusammen und überlegte mir, ob mir meine Klientin die ganze Wahrheit gesagt hatte. Ehe ich mir darüber im Klaren war, traf ich vor dem Haus auf den Unterschriftensammler und jenen Mann, der als staubigster Beamter der Stadt dereinst im Völkerkundemuseum landen wird. Dieser Mann möchte, dass wir die ganze Straße aufreißen. Nicht nur die Straße, auch den Hinterhof, alle Keller. Ich bin mir sicher, dass Dutzende von Leichen hier in der Straße vergraben wurden. Sie sind nicht zufällig der Freund von Frau Giger. Doch, doch. Wir lieben uns, wir leben zusammen, wir möchten Kinder haben. Ist das verboten? Sie wollten sich an Ihre Freundin ranmachen. Ach, wer erzählt so etwas? Ich bin monogam, war schon immer monogam. Treue ist mein zweiter Vorname. So, was ist jetzt mit der Straße? Reißen Sie sie auf oder muss ich eine Bürgerwehr aufstellen? Die stellen gar nichts auf, junger Mann. Wir können die Straße nicht einfach aufreißen, nicht wegen einer Leiche. Die Straße wird nur aufgerissen, wenn Sie einen zusätzlichen Telefonanschluss bestellen. Oder einen Kabelanschluss für den Fernseher. Wo aber kämen wir hin, wenn wir Straßen wegen ein paar Leichen aufreißen würden? Das bezahlt uns niemand. Tote bezahlen keine Rechnungen mehr. Er zählte auf, was es alles brauchte, damit ein Beamter wie er dazu gezwungen wurde, so etwas wie Arbeit zu verrichten. Es brauchte eine ganze Menge. Wer, der uns vorjammerte, wie schlecht er und seine Kollegen bezahlt wurden, begann es zu regnen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, flüchten und fluchen. Ich hatte keine Lust darauf zu warten, dass der Vater meiner Klientin als Massenmörder auf allen Titelseiten zu bestaunen war. Deshalb lud ich meine Klientin ein, mir endlich reinen Wein darüber einzuschenken, wie verrückt ihr Vater tatsächlich war. Natürlich ist er nicht ganz normal. Er hatte als Kind Mühe, sich mit seinen Mitschülern zu unterhalten. Er blieb lieber allein. Er verbrachte ganze Tage in einem Keller. Durch eine schmale Luke sah er auf die Schuhe und Füße der Passanten, die vorbeigingen. Er muss etwa 14 gewesen sein, als er sich in ein paar Füße verliebte, die er sah. Seither sucht er vergeblich nach diesen Füßen. Klingt reichlich überdreht. War Ihr Vater einmal in Behandlung? Ja, es hat aber nichts gebracht. Seine Fixierung ist nicht sexuell. Er sammelt die Füße aus Liebe, nicht aus Leidenschaft. Deshalb ist er harmlos. Er ist auf jeden Fall einiges harmloser als ich. Klingt verlockend. Ist es auch, aber nicht für Sie. Ich mag mehr den südländischen Typ. Wenn ich ein bisschen übe, werde ich zwar nicht zum Tier, aber zum Italiener. Sie sind mir zu sehr al dente, Maloney. Helfen Sie meinem Vater. Ich helfe mir selber. Langsam bekam ich den Verdacht, dass meine Dienste nur noch sehr eindimensional gefordert wurden. Ich erinnerte mich an all die Frauen, die ich in meinem Leben glücklich gemacht hatte. Und prompt fielen mir all jene ein, die ich unglücklich gemacht hatte. Als ich den Vater meiner Klientin aufsuchte, traf ich auf eine Frau, die sich in Sachen Füße hervorragend auskannte. Das ist Frau Christen. Sie arbeitet für mich. Sie bringt Ordnung in all die Füße, die ich gesammelt habe. Und sie besorgt mir Fotos von Füßen. Sie hat Zugang zu allen wichtigen Fotoarchiven. Ich habe ihm sogar die Füße von Hillary Clinton besorgt. Leider eine glatte Enttäuschung. Da war Ruth Dreyfus wesentlich interessanter, auch wenn das Foto ziemlich umstritten ist. Es gibt Insider, die behaupten, dass darauf in Tat und Wahrheit ein Fuß von Moritz Leuenberger zu sehen ist. Es gibt übrigens in Japan einen weiteren Sammler von Füßen. Allerdings interessiert sich dieser nur für asiatische Füße. Nichts für mich. Frau Christen wohnt gleich gegenüber, neben Frau Giger, der Frau, die mich angeblich angezeigt hat bei der Polizei. Ich verstehe das alles nicht. Ich habe dieser Frau nie etwas getan. Das ist eine rabiate Person. Sie hat ihren Freund schon mehrfach tätlich angegriffen. Das habe ich gehört. Haben Sie auch gehört, dass Frau Giger einen Streit mit ihrer südamerikanischen Freundin Conchita hatte? Allerdings. Der Freund von Frau Giger hat mit der Frau geschlafen. Du meine Güte, Frau Giger schrie über eine Stunde wie am Spieß. Es hat gepoltert und gekracht. Ich habe fast jedes Wort mithören müssen. Es war grauenhaft. Könnte es sein, dass bei diesem Streit jemand getötet wurde? Und das hätte mich nicht überrascht. Moment mal. Ja, Sie haben recht. Wenn ich es mir überlege, habe ich die Freundin von Frau Giger danach nicht mehr gesehen. Wieso sagen Sie das erst jetzt? Sie sind meine Rettung. Lassen Sie sich umarmen. Nicht so heftig. Aua! Jetzt habe ich mir den Fuß verknackst. Oh, das tut weh. Ich muss den Schuh ausziehen. Tun Sie das. Ist Ihnen nicht gut, Herr Tauber? Dieser Fuß, das ist fantastisch. Darf ich ihn küssen? Ich muss doch sehr bitten. Ja! Lassen Sie sich bitten. Tauber ging in die Knie und versuchte Frau Christens Fuß zu küssen. Sie machte einen Schritt rückwärts und verlor die Balance und riss ein Gestell zu Boden, auf dem mindestens 10.000 Fotos schöner Füße verstaut waren. Das Gestell knallte auf Herrn Taubers Rücken, sodass dieser flach auf dem Bauch landete. Wenig später betrat ich zusammen mit einem Mann und einem Haftbefehl die Wohnung von Frau Giger. Im Namen des Gesetzes, dies ist ein Haftbefehl und ich bin der Überbringer der frohen Botschaft. Ich bitte Sie mitzukommen. Freiwillig geht nämlich niemand mit ihm mit. Sie halten sich daraus, Maloney. Das ist mein Fall. Wo ist die Leiche, Frau Giger? Was für eine Leiche? Das hat keinen Sinn mehr, Erika. Na und? Die Typen können nichts beweisen. Und deine Aussage zählt nichts, weil du dich damit selber belasten würdest. Sie haben die falschen Filme gesehen, Frau Giger. Hier in diesem Land bin ich das Gesetz. Seien Sie froh, dass ich Sie nicht aufs Schafott führe. Jetzt übertreibt er aber. Ich sage nichts mehr, wenn du möchtest, dass ich schweige, Erika. Ach, mach doch, was du willst. Sie haben Ihre Freundin ermordet, weil diese mit ihrem Freund schlief. Sie beide haben die Leiche beseitigt und einen Fuß in den Abfallsack von Herrn Tauber gesteckt, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Das hätte ich nicht besser sagen können, Malloy. So, Feierabend. Jetzt habe ich mir eine warme Overmaltine verdient. Igitt, ich muss mich gleich übergeben. Das macht nichts, Frau Giger. Wir werden sowieso die ganze Wohnung gründlichst reinigen. Ich bin sicher, dass wir eine winzig kleine Blutspur finden werden. Das genügt heutzutage. Ich habe dir doch gesagt, dass du anstelle von Fleck weg flüssig Blut weg Liquid hättest nehmen sollen. Halt den Mund, du Waschlappen. Apropos Waschlappen. Kennen Sie den Witz vom Kind und der Badewanne und dem Waschlappen und den Zigaretten? Eine Stunde später hatte er endlich die Pointe wiedergefunden. Ich ging mit meiner Klientin ins Kino und schaute mir einen fürchterlichen Kostümfilm an. Als die Heldin gerade verzückt ein Gedicht zum Besten gab, schlief ich ein. Als ich wieder erwachte, war meine Klientin weg. Dafür lief ein anderer Film, der aber auch nicht besser war. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der schöne Fuß.